Der Außenminister der DVK, Ryong Ho, schickte am 21. Dezember an seinen Amtskollegen der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, ein Beileidstelegramm in Bezug darauf, dass ein Terroranschlag in Berlin zahlreiche Menschenopfer gefordert hatte. Er sprach dem deutschen Außenminister und den Hinterbliebenen der Opfer seine tiefe Anteilnahme und sein aufrichtiges Beileid aus, versicherte nochmals den unveränderlichen Standpunkt der Regierung der DVK gegen den Terror aller Formen und wünschte der Regierung und dem Volk Deutschlands, die Folgen des Falls schnellst zu beseitigen.